Du musst jetzt hier raus, so schnell wie es geht. Sonst ist es bald aus und viel zu spät. Beeil dich und lauf, um dein Leben mach schnell. Die Sonne geht auf, es ist viel zu hell. Der Albtraum kommt und geht nie mehr. Der Albtraum kommt und geht nie mehr. Die Sonne zu grell, die Stadt die verglüht. Aus dem Nichts schnell, damit niemand dich sieht. Bleib durch das Feld, das die Schönheit bewahrt. Doch spiel nicht den Held, denn die Ketten sind hart. Der Albtraum kommt und geht nie mehr. Der Albtraum kommt und geht nie mehr. Oh!